Fürsten rauschen stets ein Heer. Stets ein Heer, welche von gesalzten Zähren fluten rauschen stets ein Heer. Fluten rauschen stets ein Heer. Rauschen stets ein Heer. Sturm und Wellen mich versehen. Fluten rauschen stets ein Heer.